LOVE auf Folge 7 fliegen. Ich folge nur Trieben, lass sie links liegen. Cool wie Ice Cream, bye bye Bitch, sind verschiedene Meinung. Der hinterbleibt der Duft meiner Ziese. Meine Zigaretten brauchst und bleiben nicht zu betteln. Muss den Studio Obsession mischen, jeden Beat zerfetzt. Bin am Mic am Kochen, spicy heiß wie Sommersonne. Bässe ballern aus den Speaker, Produzenten schwitzen, wenn ich rappe. Schweiß drauf von der Decke. Rapper durch und durch an mich zu betteln. Wär wie Suizid für deine Rap-Karriere, wenn du eine hättest. Konjunktiv gedacht, auf Fakten zeigen. Du bist niemand, Kickdown, dräng dich von der Fahrbahn ab, so wie bei Jeepers Creepers. Brother, better run, better run, run, better, better. Flow ein Killer, Mörder auf Beats wie Predator. Nicht von dieser Welt besser, du willst nicht, wenn du Schiss hast. Dass die Schafe in sich hat, wird und es vor dir macht. Ratatatata, mach die Buff zu einem Massengrab. Motherfucker, Marv, kein Blabla, sondern Muscle Car. Brother, better run, run, run, better.